Radfahren ist noch beliebter als ein ganz verliebter Auerhahn. Die Dudeldadeldiedel, Dudeldadeldiedel-Diedel-Dahahahn. Der Onkel Jonathan, Jonathan, sieht er ein süßes Mädel an, das singt er mit Elan. Die Dudeldadeldiedel, Dudeldadeldiedel-Diedel-Dahahahn. Fräulein, sind Sie noch frei, möchte er sagen. Doch dann geht er vorbei, ohne Fragen. Der Onkel Jonathan, Jonathan, der ist ja wirklich gar nicht so, der gibt ja bloß so an. Die Dudeldadeldiedel, Dudeldadeldiedel-Diedel-Dahahahn.